SWR 3, die Nachrichten. Einfach besser informiert. Um 21 Uhr mit Jana Lange. Die Immobilienbank HRE braucht offenbar weitere Milliarden Euro Staatshilfe. In Stuttgart protestieren erneut Zehntausende gegen Stuttgart 21. In der Türkei nimmt die Polizei deutsche Islamisten fest. Das Wetter morgen nach Nebel viel Sonne, 18 bis 25 Grad. Die Immobilienbank Hypo Real Estate braucht offenbar weitere Milliardengarantien vom Staat. Das berichten verschiedene Medien. Demnach benötigt die Bank nochmal bis zu 40 Milliarden Euro. Die HRE war durch die weltweite Finanzkrise unter Druck geraten und war kurz vor dem Zusammenbruch. Die Bank hat bereits Staatshilfen von mehr als 100 Milliarden Euro bekommen. Die Proteste gegen Stuttgart 21 gehen weiter. Am Abend haben wieder Zehntausende Menschen gegen das Bahnprojekt protestiert. Die Demonstranten haben zwischen den Parteizentralen von CDU und SPD eine Menschenkette gebildet. Vor der SPD-Zentrale hat Landesparteichef Schmid mit den Demonstranten gesprochen und erneut eine Volksabstimmung gefordert. Beim umstrittenen Ausbau der Rheintalbahn hat Bahnchef Grube angekündigt, Alternativen zur geplanten Streckenführung zu untersuchen. Dabei geht es unter anderem um eine Tunnelvariante bei Offenburg. Die Rheintalstrecke soll zwischen Karlsruhe und Basel von 2 auf 4 Gleise ausgebaut werden. Gegen die Pläne der Bahn hatten mehr als 170.000 Menschen Beschwerde eingelegt. Anwohner kritisieren vor allem den Lärm durch mehr Güterzüge. In der Türkei sind offenbar 3 deutsche Islamisten festgenommen worden. Das berichtet das Heute-Journal des ZDF. Dazu soll auch ein von der deutschen Polizei gesuchter 24-Jähriger gehören. Er soll in einem Trainingslager der Taliban gewesen sein und in Afghanistan gegen afghanische und amerikanische Truppen gekämpft haben. Deutsche Sicherheitsbehörden sind besorgt. Immer mehr junge Menschen aus Deutschland gehen in die Terrortrainingslager nach Afghanistan. Seit Anfang 2009 wurden 40 Fälle registriert. In der 2. Fußball-Bundesliga gab es heute Abend folgende Spiele. Paderborn Berlin 2:0, Ingolstadt Oberhausen 1:2 und Osnabrück Erzgebirge Aue 3:2. Die neuesten Nachrichten auch auf swr3.de.